in mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK werden größere Erfolge im 200-Tage-Kampf erzielt. Das Kraftwerk Ame und Volk Wonsan im Bezirk Gangwon erzeugt täglich 100.000 Kilowattstunden Strom und die Angehörigen des Stoßtrupps des Gewerkschaftsverbandes für Schnellvortrieb aus allen Landesteilen im Vereinigten Erzbergwerk Komdok erfüllten bis Juni den Jahresvortriebsplan mit 102%. Im Landwirtschaftsbereich wurden im Landesmaßstab Dämme zahlreicher Wasserbecken und Anflüssen und Wasserläufen, hunderte Kilometer lange Wasserkanäle, Entwässerungskanäle und weitere Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen repariert und ausgebessert und die Arbeit für die Vorbeugung gegen die Schäden in der Regenzeit erfolgreich durchgeführt. Die Fischereibetriebe am Ost- und Westmeer vergrößerten im ersten Halbjahr die Flächen für die Aufzucht von Mollusken und Meerespflanzen in den Küstengewässern um Dutzende Hektar und produzierten tausende Tonnen Meerespflanzen mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr.